Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 38, Tegel, den 11. Dezember 1795. Ich bin wieder so schlimm mit meinen Augen daran, liebster Schiller, dass Sie heute noch keine Antwort auf Ihr schönes Manuskript von mir erwarten dürfen. Ich habe es zwar heute, da es doch ein wenig besser geht, angefangen zu lesen, aber die Hand hat, so deutlich sie auch ist, etwas so Spitziges, dass sie den Augen sehr wehe tut und ich nur sehr kurze Zeit fortlesen darf. Ans Vorlesen aber bin ich zu wenig gewöhnt, um etwas, das mir wichtig ist, ordentlich, wie ich wollte, genießen und beurteilen zu können. Ich verschiebe also die Antwort hierauf bis zum nächsten Posttag, wo das Übel ja wohl vorübergegangen sein wird. Es liegt eigentlich bloß im Augenlide, wie Herz sagt, an einem Fehler in der Absonderung der dort befindlichen Drüsen. Aber sobald das Augenlid schwillt, entzündet sich das Auge, und Herz hat mir die Schonung desselben sehr ernstlich empfohlen. Wenn das Übel oft wiederkommen sollte, wäre es eine liebliche Aussicht für die Wintertage. Auf alle Fälle, liebster Freund, bleibt es dabei, dass ich Sie noch vor unserer gänzlichen Zurückkunft nach Jena dort besuche. So früh aber, als ich wünschte, wird es nicht sein können. Wir gehen nämlich Anfang Sommers etwa oder etwas früher von hier nach Burg Arnor zu meinem Schwiegervater, und erst von da aus kann ich zu Ihnen kommen. Indes ist die italienische Reise auch nicht so nah, als Sie in Ihrem vorletzten Briefe meinen. Schon im Herbst 1796 könnten wir nur bei gänzlicher Umänderung unserer Plane abgehen. Unser Entschluss geht bloß auf das Frühjahr 1797. Wie viel gäben wir darum, wenn Sie uns lieber begleiten könnten? Auch Ihnen würde eine Veränderung und ein Reichtum äußerer, nicht zu schnell und nicht zu langsam wechselnder Gegenstände so wohl tun. Ob Sie es gleich in Ihrem Briefe gänzlich absagen, so ist mir erst durch diesen doch ein Gedanke einer Möglichkeit gekommen. Aber man muss die Zukunft erwarten und die Gegenwart genießen oder ertragen. Für die Beilagen Ihres vorletzten Briefes, die hier zurückerfolgen, unsern herzlichsten Dank. Sie haben uns sehr viel Freude und manches darin viel Spaß gemacht. Goethe, der mir auch vorgestern geschrieben hat, leibt und lebt in seinen Briefen, so wie man ihn im Gespräch sieht. Manchmal ist mir das schon äußerst frappant gewesen. Kants Urteil über Reinhold ist prächtig. Möchte er Ihnen doch noch sein Überlegtes über Ihre Briefe vor seinem Hintritt schreiben? Sein Friede wird Sie schwerlich sehr befriedigt haben. Wenigstens hat er auf mich keinen großen Eindruck gemacht. Neue Ideen sind fast keine, und mehreres scheint mir auch ganz willkürlich und gewagt. Allein ein großes Vergnügen hat mir die Schrift doch durch viele originale, witzige und charakteristische Wendungen gemacht. gegen ihren Vorschlag, etwas über das Reich der Schatten aufzusetzen, habe ich gar keine Abneigung. Nur, da es ihnen nicht sehr wichtig scheint, muss ich sehen, ob ich es jetzt mit meinen Arbeiten, die viel Zeit brauchen, vereinigen kann. Auch wünschte ich eine Idee, von der aus ich auf das Gedicht käme. Es hat mir etwas Sonderbares vor dem Publikum, wenn auch, wie sich von selbst versteht, namenlos als Kommentator aufzutreten und selbst das Missverständnis mit dem Schattenreich müsste ich doch leise anbringen, weil es doch nur hier und da vorgegangen ist. Indes denke ich gewiss noch daran, und dann wird sich ja wohl eine andere Einkleidung oder eine Manier finden lassen. Ihr Entschluss, mit den Alten zu leben, ist trefflich, obgleich ich die Philosophie deshalb bedaure. Indes kommt doch auch die Reihe wieder an sie. Es tut mir in der Seele weh, dass ich auf einen so langen und göttlichen Brief, als ihr letzter war, diese unbedeutenden Zeilen abgehen lassen muss. Aber ich hätte mir und ihnen selbst die Freude verdorben, wenn ich heute hätte Materien berühren wollen, die mir weder mein Auge noch das Gewirr im Hause, da meine Mutter morgen in die Stadt zieht, auszuführen erlaubt hätte. Ihr H.